Zur Ehren der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK fand am 14. Juli in Angola eine Zusammenkunft statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen von Angola teil. Auf der Zusammenkunft hoben die Redner hervor, dass seine Wahl die Demonstration der festen Überzeugung und des Willens des ganzen koreanischen Volkes sei, dass unter seiner Sung-Gun-Leitung die Sache für die koreanische Revolution, die Präsident Kim Il-sung und Herr Kim Jong-il gebannt und geführt hatten, unbedingt vollenden will.